In einem gleichen. So, liebe Zuhörer, wir sind jetzt einfach mal auch mit dem Podcast live dabei. Es ist Folgendes passiert. Wir haben eine Aufnahme bereits abbrechen müssen. Der Grund ist Chris. Chris, halt mal kurz einen Sappel. Der Grund ist Chris, denn er hat seinen Router offensichtlich nicht dementsprechend behandelt, wie man so einen Router einfach behandelt, damit er auch immer ordentlich spurt. Und als er uns gerade erklären wollte, warum man in Zukunft grundsätzlich nur noch Brot im Reformhaus kaufen soll, da hat sich ganz einfach der liebe Gott gedacht, nee, also diesen Kauderwelsch, den unterbreche ich hier, hat den Router abgeschossen und seitdem sind Chris und ich nur über Telekom verbunden und in dem Fall ist es eine Handyleitung. Chris, du kannst auch mal ganz kurz Hallo sagen. Wir machen Folgendes, Chris, du kannst dich noch mit deinem Router beschäftigen. Wir machen das alte Hallo Chris, Hallo Ricky Spiel und dann gucken wir mal, was es Neues gibt. Was hältst du von der Idee? Alles gut, Router läuft, iPhone hat WLAN, jetzt kommen wir ans nächste Device. So. Also jetzt... Ja, also jetzt wird erstmal begrüßt, so wie man das kennt hier bei uns in der Sendung. Aus diesem Grund würde ich vorschlagen, ich sag mal, Hallo Chris. Hallo Ricky. So, Chris. Chris. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt ist Chris. Ja. Du musst doch sofort antworten. Das ist doch hier eine Situation, die wir so noch nie erlebt haben. Mach mal. So, jetzt blinkt bei mir Chris sein Skype-Account. Ich lasse mir ein bisschen Zeit mit dem Annehmen, um einfach die Spannung zu steigern. Und nehme jetzt an. Chris. Ja. Hörst du mich? Ich höre dich. Hörst du mich? Es ist fast auch genauso wichtig. Ich höre dich auch. Ich überprüfe gerade nochmal die Stream-Geschichte, ob man dich da auch hören kann. Einen Moment bitte, Chris. Lieutenant Henkel. Super, es funktioniert und wir hoffen, es bleibt jetzt so. Chris, wir verzichten jetzt auf diese Anmoderation von vorhin. Es war unfassbar interessant, wie das abläuft mit deinem Reformhaus. Es ist wirklich toll, es kann ja jeder mal selber ausprobieren. Mhm. Und ja, nehmt natürlich den YouTube-Beutel mit, sonst wird man da, glaube ich, nicht bedient. Und ganz wichtig, Bart wachsen lassen. Genau, Chris, kommen wir zu den Gewichtsergebnissen. Nein, wir aber ich muss nur kurz sagen, wie ihr überhaupt Chris in so ein Reformhaus reingelassen werdet. Ihr habt immer so einen YouTube-Beutel mit dabei, da habe ich Birkenstock-Sandalen dabei und so ein Kafflasch-Hemd und dann kommt man auch rein. Ricky, dein Waycut. So, außerdem waren wir dabei, gerade zu evaluieren, dass so ein Weight Watcher-Thema im Urlaub schwerer durchzuziehen ist, als wenn man seinen geregelten Tagesablauf, sprich auf Arbeit, sich rumtreibt. Ja, aber das darfst du dann auch nicht erzählen. Doch, ich schon, Chris. Also. Ich schon, weil mein Opfer, was ich hier bringe, ist deutlich größer. Meinst du, es war viel teurer? Ja, kein Problem. Könntest du ja eine Backmaschine kaufen das nächste Mal und mehrfach im Jahr dann, sag ich mal, hier auch noch eine neue Sendung einführen, wie man MMA Backfit oder so nennt. Backfrisch oder weiß der Kuckuck. Egal. Ich habe wieder abgenommen. 1,1 Kilo, also ist wirklich eine Überraschung für mich. Ich muss aber wirklich ehrlich gestehen, ich habe seit 16 Uhr nichts mehr getrunken. Also reellerweise, glaube ich, habe ich 500 Gramm abgenommen, was aber völlig okay ist. Ich bin gejoggt, wie nichts Gutes, so viele Kilometer in einer Woche wie noch nie. Das war auch toll. Und ab Donnerstag geht's dann an die 7 Kilometer. So, das habe ich mir zum Ziel gesetzt. Und dann gucken wir mal, wie es nächste Woche ist. Rucki zucki, so könnte es eigentlich immer sein, Chris. Ja, so könnte es eigentlich immer sein, ja. Aber ich fand, unsere erste Aufnahme, die hatte ein bisschen was Menschlicheres. Scheiße. Nee, die war definitiv menschlicher. Ich habe den Leuten unfassbar interessante Tipps gegeben, wie sie sich besser ernähren, dass sie diese Eiweißbrot-Scheiße beim Discounter nicht mehr kaufen. Und ich finde es immer auch lustig. Alter, jetzt hör auf mit diesem scheiß Reformhaus-Quatsch. Kein Schwein. Tipps, wo man wirklich rammel dir gleich deinen scheiß Router wieder kaputt. Da kommst du weiter mit im Leben. So ein Dreck da mit diesem scheiß Reformhaus. Ich kann es echt nicht mehr hören. Also, ich bin nämlich. So. Kein normaler Mensch geht ins Reformhaus, Chris. Ich ab jetzt. Ab letzter Woche. Du veränderst dich völlig. Du veränderst dich komplett. Also du bist ja überhaupt nicht mehr derselbe. Du bist doch in der Sekte, bist du doch. Mal ganz ehrlich jetzt, du bist ja bei den Zeugen Jehovas, seid ihr doch hier bei den Scientologen, seid ihr doch. Bei den Scientrologen seid ihr doch. Chris, geht dein Internet, ich höre dich nicht mehr. Ja, das geht noch. Du musst sofort antworten. Schnurrt wie ein Kätzchen. Und nicht immer deine, ich sag einfach nichts mehr, Scheiße da abziehen. Das ist für jeden sehr belastend, der hier mitmacht bei diesem Podcast. So, kommen wir mal zu den wirklich ernsten Themen im Leben. Das ist natürlich die UFC. Und ich kann gleich was verkünden, was großartig ist. Die heutige Ausgabe MMA Radio wird euch präsentiert von der UFC Berlin. Tja, dass ich das mal sagen darf, ist fast schon unglaublich. Also, ganz einfach, Leute, wenn ihr noch keine Karten habt für das Event am 31.05., die UFC kommt nach Berlin und sie lassen sich kartmäßig wirklich nicht lumpen, dann geht doch einfach auf mmaradio.de, da findet ihr einen Banner, ihr findet überall irgendwelche Banner und da könnt ihr dann draufklicken und eure Karten euch shoppen. Es gibt auch noch einige, es gibt auch noch gute Plätze, aber man muss sich langsam sputen, weil die richtig guten Plätze, die werden also zusehends weniger. Also das sollte jetzt dann in den nächsten Tagen, ich denke mal schon im April abgeschlossen sein, dieser Ticketkauf, um noch richtig geile Tickets zu ergattern. Ich weiß natürlich, was ihr denkt, weil entweder man kauft sie gleich am ersten oder zweiten oder dritten Tag oder dann halt so auf eBay oder ganz am Schluss und so. Mhm. Macht's lieber jetzt. Wirklich. Also diese Card ist gut und es wird in den nächsten Wochen dann auch noch ein bisschen Werbung geben, denke ich mal, seitens dieser einschlägigen Medien wie eine Bild-Zeitung und so. Und wenn dann die Average Joes kommen und euch die Plätze wegschnappen, dann guckt ihr aber ganz schön blöd aus der Wäsche. Betröppelt. Wichtig, betröppelt und betröppelt blöde guckt ihr aus der Wäsche. Wichtig, mmaradio.de und da auf den Banner klicken, das würde uns, also wir haben keinen finanziellen Vorteil dadurch, aber es würde natürlich so ein kleines Zeichen setzen in Richtung UFC, dass sie erkennen, wer hier das Leitmedium ist. Ich klicke jeden Tag 4.000 bis 6.000 Mal drauf und Chris hat gerade so einen Bot programmiert, der auch dafür zuständig war, dass sein Router gerade hochging. Aber nicht so ein Computerbot, nee, ich habe mir vom Fox TV habe ich mir so einen Roboter gebaut, der tippt immer auf F5. Das ist super. Also ihr seht, da sind wirklich eurem Erfindungsgeist Tür und Tor geöffnet. Ihr könnt alles erstellen, erbauen und abfilmen, wie ihr wollt. Wichtig ist nur mmaradio.de und dann auf die Banner klicken, auch wenn ihr keine Tickets kaufen wollt. Unterstützt doch diese Scheißsendung hier, verdammte Axt. So, also, wie gesagt, UFC Berlin, wir danken euch für die Unterstützung, die uns hier zuteil wird. Oh, jetzt, ich lese gerade bei Eventim die Rezession. Es weiß nicht, wo sie die her haben, aber auf jeden Fall gibt es da schon Rezensionen über die UFC und da hat einer geschrieben mit der Überschrift Wilde Klopperei, hat dabei nur 1 von 5 Sterne gegeben. Das hat doch im geringsten was mit Sport zu tun, ist nur eine wilde Schlägerei. Klingt ja so, als ob er wirklich da war. Das klingt so, ja. Ja. Finde ich schön, dass sich solche Leute dann auch zu Wort melden und der Meinung sind, dass jetzt da praktisch jemand, sag ich mal, so wie du und ich, sich jemand denkt, ach, ich hole mir mal so eine Karte und dann kommt er da auf die Seite, sieht die 1-Sterne-Bewertung und dann denkt er sich, nee, also wenn das eine wilde Klopperei ist, da gehe ich da nicht hin. Nee. Also wenn's einer weiß, dann wahrscheinlich der noch nie da war. Finde ich schön, ja. Dafür sind wir hier aber da. Ihr könnt alle da draußen den UFC-Gegnern diese Ausgabe vorspielen. Denn hier ist letzten Endes das Gegenargument für diese Leute versteckt. Und das nennt sich Spaß. Mhm. Unterhaltung. Richtig. Und Competition. Richtig. So, Chris, vorhin, ich muss jetzt kurz mich nochmal sammeln, weil ich gar nicht mehr so richtig weiß, was wir vorhin besprochen haben und was wir jetzt besprochen haben. Ich würfel gerade alles durcheinander, war gerade bei den Weight Watchers, das hatten wir aber. Dann kam ich zur UFC Berlin und da habe ich gleich ein Thema, was ich hier mal ganz kurz anreißen möchte, was ganz interessant ist. Denn der für uns zuständige Gary Cook hier in Europa hat ein Interview gegeben und ein paar interessante Sachen von sich gegeben. Unter anderem, dass die UFC für 2015 10 bis 12 Events plant in Europa, nicht in Deutschland, keine Sorge, in Europa. Sie sind insgesamt positiv von der Berichterstattung hier in Deutschland überrascht, denn sie sind eigentlich davon ausgegangen, dass es ein ähnlich negatives Medienecho gibt wie 2009, als sie das letzte Mal da waren. War doch wohl 2009 oder 2010, ist egal, aber als sie das letzte Mal eben da waren, war es ja wirklich eine Katastrophe, was Berichterstattung angeht. Das hätte sich wirklich deutlich verbessert. Gary Cook hat die Bild-Zeitung explizit genannt und fand das sehr, sehr gut, wie sie an die Sache rangegangen sind und sich informiert haben, mit der UFC Kontakt aufgenommen haben und so weiter und so fort. Also das muss sehr, sehr gut abgelaufen sein. Dann hat Gary Cook gemeint, Stockholm, 4.10., der Termin steht. Und das Ziel ist klar, Chris, was wir immer vermutet haben. Jones Gustafsson. Sie wollen unbedingt Jones gegen Gustafsson haben. Aber ganz ruhig, liebe Freunde, wir haben noch lange nicht den Samstag überstanden. Also bei aller Liebe, ich will auch, dass Jones Teixeira wegsmasht. Ich mag Teixeira zum einen nicht, zum zweiten will ich das Rematch Gustafsson gegen Jones. Aber Leute, ganz ruhig. Ganz genau, also am Samstag beginnt John Jones ganz persönliches Gardland-Match letzten Endes, also es geht los mit Glover Teixeira, wenn er den besiegt, dann kommt Alexander Gustafsson raus, wenn er den besiegt, dann kommt wahrscheinlich Daniel Cormier und wenn er den besiegt hat, dann könnte vielleicht noch Anthony Johnson oder Phil Davis auf. Oder Anderson Silva. Silva? Anderson Silvana kommt dann rausgelaufen. Ja, mal gucken. Und vielleicht Brock Lesnar, der dann die Streak beendet oder so. man weiß es ja heutzutage nicht mehr. Es ist ja alles so... Ich war ja so überrascht. Ich surfe da auf dem UFC-YouTube-Kanal rum und sehe... Eva Marie. Eva Marie interviewt wird und gefeatured auf dem UFC-Kanal. Da habe ich mir auch gedacht, also irgendwas muss mir irgendwie entfallen sein. Also ich glaube, das ist doch auch eine komplette Demonstration, dass die sich da nicht in diesem Bitchfight mit beteiligen. Die WWE sieht ja die UFC als knallharten Konkurrenten. Die UFC denkt sich wahrscheinlich einfach nur, ja nee, Leute, also das Kindergarten niemand brauchen wir nicht. Niemand kennt sie. Wen? Ja, die Alte. Wer kennt denn die? Das zum einen. Ich dachte, die WWE kennt niemand, aber ich glaube, die UFC ist da schon so ein bisschen over in der Geschichte, dass sie sich denken, lass doch die Kinder-TV-Leute da einfach mal was machen. Ich weiß nicht. Also das fand ich ein bisschen komisch. Für Dublin, da ist ja das Event im Juli geplant. Ja. Auch da ist man sich relativ sicher. Conor McGregor soll das ganze Ding headlinen, den Main-Event bestreiten. Gegen wen ist noch fraglich? Clay Guida hat sich ja ins Gespräch gebracht. Das Thema scheint jetzt erstmal so ein bisschen vom Tisch, weil Guida wieder zurückgerudert ist. Warum, weshalb, kann man jetzt viel hineininterpretieren. Für mich logischste Erklärung ist, dass die UFC gesagt hat, hold your horses, du kommst vielleicht noch ein bisschen zu früh für den guten Conor McGregor nach so einer langen Verletzungspause. Mach einfach mal halblang und du bekommst den Kampf schon noch. Weil seine Aussage am Mittwoch vor, boah, wann war denn das? 2 Wochen in Dubai, die war schon relativ, nicht in Dubai, in Abu Dhabi war schon relativ eindeutig. Und kurze Zeit später hat er das mehr oder weniger revidiert und gesagt, naja, jetzt lass den Conor erstmal ein paar Kämpfe bestreiten und dann kann er gegen mich. Hört sich wirklich so an, als wenn da Offizielle der UFC gesagt haben, ruder mal selbst da ein bisschen zurück. Ich wage aber zu bezweifeln, wenn Conor McGregor verliert in Dublin, dass dann wahrscheinlich der noch größere Gegner Clay Guida, ein völlig wilder Typ, der ja auch schon gestandener UFC-Fighter ist, dann aber als Gegner kommt. Also was ich ja mal gesagt habe, du hast gesagt, ich sehe das zu sehr aus einer Sports-Entertainment-Sicht. Ich glaube schon, dass sie mit Conor McGregor da einen haben, der definitiv polarisiert, ob positiv oder negativ, bei uns beiden eher negativ, aber ich glaube gerade in Dublin und Europa, im restlichen Europa, dass der da richtig einen wegdrawnt und dass sie da versuchen, ich sage es jetzt einfach mal, was aufzubauen mit dem Burschen, denn die richtige Star-Power, ne, ist ja so ein bisschen flöten gegangen in den letzten Monaten. Ja, da bleibe ich aber dabei, dass du in der UFC so direkt nichts aufbauen kannst. Das Risiko ist viel zu groß. Nee, du kannst also da Verletzungen schon steuern. Joe Silva kann ja schon steuern, dass er da gegen einen nicht so starken Gegner, der aber immer noch stark ist, antritt. Ja, der Kampf muss ja Sinn machen. Also es nützt dir ja nichts, wenn du Conor McGregor jetzt Sinn gegen macht. Einen Gegner stellst, der einfach ja skillsmäßig schon Conor McGregor so weit voraus ist, dass er jetzt diesen nächsten Kampf unter Umständen verlieren könnte. Also Sinn macht halt wirklich jetzt so ein Cole Miller, der ist legit, absolut, aber auch nicht unbesiegbar. Mhm. Und es gibt Beef. Und ja, also das würde ich gar nicht so schlecht finden, wenn sie diesen Main Event ansetzen. Aber vom Hype-Faktor wäre Clay Guida gegen Conor McGregor wahrscheinlich noch ein bisschen größer. Mhm. Also es ist, denke ich mal, schwierig. UFC fährt wahrscheinlich komplett mit der Dublin Drowning Power von Conor McGregor und die wird er auch haben. Die Bude wird abgehen, wenn er. Ja, so wie in Deutschland mit Nick Hein. Da setzen sie ja auch komplett auf Nick Hein, dass der die Hütte voll macht. Und ja, Musashi. Übrigens, Nick Hein bekommt ja das Entrance-Team von Big Boss Man, habe ich schon gehört. Ist das so, ja? Als Polizist, ja. Ich dachte, er kommt irgendwie mit, was würde denn passen zu ihm? Nick Hein. Es ist ein Polizist. Ja, klar, aber vielleicht, also, ich weiß nicht. Auf jeden Fall kommt er mit Heineken zum Ring, zum Oktagon. Naja, gut. Also, wir werden abwarten müssen, mit welcher Musik er dann wirklich kommt. Chris meint, Big Boss Man, es könnte sein. Sollte dann tatsächlich die Musik ertönen, wisst ihr, wo es zuerst erfahren hat? Ja, absolut, ja. Ganz klar. Conor McGregor, wie gesagt, soll das ganze Ding in Dublin Main Eventen, aber das ist, glaube ich, gar nicht so sehr überraschend. Außerdem plant man auch weiterhin eine Ultimate Fighter Ausgabe in Europa. Aber da sagt Gary Cook ganz klar, es muss wirklich alles passen. Wir brauchen die richtigen Fernsehsender. Wir brauchen einen aussichtsreichen Cast. Es muss genug Leute geben. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, machen wir jetzt nur eine Ausgabe mit Engländern? Machen wir eine Geschichte England gegen den USA? Style, oder England gegen, weiß der Kuckuck, was für ein Land? Es muss halt alles hundertprozentig richtig sein und uns richtig vorkommen. Dann werden wir das Ding auch an den Start bringen. Klingt so, als ob man da noch weit davon entfernt wäre. Ich glaube, was sich aber alle Nationen nicht wünschen, ist, dass es Nation XY, weiß ich nicht, England gegen the Dagestanian Powerhorses gibt. Ja, die sind ja, glaube ich, schon alle verpflichtet und die anderen müssen jetzt für die Russen im Krieg kämpfen, glaube ich. Das sind die Provokanten, die da in der Ukraine gerade aktiv sind. Das ich glaube, das waren auch dagestanische MMA-Fighter, die das Flugzeug abgeschossen, mit Steinen, glaube ich, einfach nur abgeworfen haben. So schnell werfen die. Also es könnte auch sein, dass sie den einfach nur in so eine Art Dorfshoke genommen haben oder so, den Piloten, und dadurch irgendwie Turbulenzen verursacht haben. Sei es drum. Es klingt für mich jetzt, also es sind zwei Sachen, die ich jetzt komisch finde. Erstens mal, es klingt für mich so, als ob es noch überhaupt nichts Greifbares bezüglich Ultimate Fighter in Europa gibt. Und zweitens finde ich die Begründung mit den TV-Sendern ein bisschen fragwürdig, weil Fight Pass eigentlich genau dafür gedacht war, dass man das dann weltweit ausstrahlen kann. Klar, es würde Sinn machen, wenn ich jetzt, sage ich mal, Schweden gegen England mache, ja, die zwei Nationen, die jetzt mir im ersten Moment als hier in Europa größte UFC-Nation, sage ich ganz bewusst, weil kann schon sein, dass bei irgendwelchen Locals die Türkei oder weiß der Kuckuck was für ein Land besser aufgestellt sind. Das kann schon sein. Ja, also wenn man jetzt Schweden gegen England macht, dann sollte man, das stimmt natürlich dann schon, jeweils einen guten TV-Deal mit beiden Ländern oder in beiden Ländern abgeschlossen haben. Also aber was spricht denn dagegen, dass man mal was anderes macht und sagt, The Ultimate Fighter Europe? Oh, zwei aus Deutschland, zwei aus Polen, zwei aus Schweden, weißt du? Ja, was spricht denn dagegen? Ja, es spricht dagegen, dass du davon was haben möchtest. Also sprich, es würde Sinn machen, wenn ich jemanden aus Deutschland mit ins Boot hole, dass man in Deutschland das auch gucken kann. Mitfiebern kann. Ja. Also, weißt du, deswegen ist es, glaube ich, den Leuten rund um Gary Cook wichtig, einen TV-Deal zu haben. Und wenn sie jetzt merken, okay, wir kriegen den Deal nicht in ganz Europa hin oder großflächig in Europa, dann sagen sie vielleicht, nee, dann machen wir nur England und Land XY oder nur England, weil wir da präsent sind im TV und sparen uns eine andere Ultimate Fighter-Ausgabe lieber auf. Mhm. Ja, wenn dann, sage ich mal, in Deutschland. Wobei Deutschland ist wirklich, da tue ich mich immer schwer, das Land zu nennen, weil ich, das kriege ich irgendwie überhaupt nicht in den Kopf geladen, dass Deutschland bei einer Ultimate Fighter Staffel irgendwie einen Hype generieren kann. Hier im Land dann auch vor allem. Hm. Das krieg ich nicht hin. Noch nicht. Kann sein, dass das noch kommt. Warten wir mal ab, was mit Nick Hain. Lass erstmal Nick Hain abwarten und die Berlin-Card. Vielleicht entsteht da ja so ein gewisser Hype. Möchte jetzt nicht sagen, ein gewisser Hype wie 2006. Aber naja, so eine gewisse Welle, eine Euphoriewelle. Bin ich mal gespannt. Gab noch eine interessante Aussage von ihm, und zwar arbeitet man wohl weiterhin hart an einem TV-Deal in Deutschland. Das scheint weiterhin ganz oben auf der Agenda von Gary Cook zu stehen. Mhm. Und mittlerweile öffnen sich da ja auch ein paar Türchen so in meinen Gedankenwelten. Bislang haben wir immer gesagt, das kann eigentlich nur Sky sein oder mal Eurosport. Ich meine, jetzt mit diesem WWE-Deal, den es da offensichtlich ja rund um die Pro7 Sat1 Media AG oder wie die sich nennen, ist das natürlich auch nicht ganz unmöglich, dass, sag ich mal, bei Tele5 oder Pro7 Max oder sowas dann die UFC in einer abgespeckten Version zu sehen ist. Also ich glaube nicht, dass wir sowas sehen wie BT Sport oder so. D-Max ist auch so ein Ding. D-Max im Rating hoch. DWDL großen Artikel gemacht. D-Max rockt wohl im Moment so bei diesen kleinen Sendern alles weg. Und ich glaube, da wäre die UFC erstmal auch ganz gut aufgehoben. Ja, ich glaube nicht. Das sind immer so Sender, die so einen gewissen Ruf haben. Ja, sicherlich. Die in meiner, zum Beispiel in meiner Welt absolut keine Rolle spielen, und die würde ich auch nicht angucken. Einfach weil sie halt nicht. Weil sie so einen Ruf haben, im Gewissen. Und um neue Leute daran zu führen, ist es schwierig. Es ist schwierig. Also du brauchst, wenn du mal so guckst, wenn sich so Phänomene irgendwie so aus der Fernsehwelt irgendwie selbst ergeben haben, dann waren es schon Sender, die in gewisser Weise relevant waren. Also ich sag mal, sowas wie RTL 2 muss es dann schon sein. Also ich weiß nicht, wie RTL 2 heutzutage so angesehen ist, aber damals war es ja auch überhaupt nicht angesehen. Und dennoch konnten die, wie damals auch Tele5, einen gewissen Hype generieren ringsrum um das Thema Wrestling und später auch zum Beispiel Big Brother. Das ist ja auch bei RTL groß geworden. Und Ultimate Fighter ist im Endeffekt ein ähnliches Ding wie Big Brother und die WWE, so ein bisschen. Also, weißt du, also da steht der Kampfsport im Vordergrund, aber gleichzeitig hat es auch so eine Reality-Komponente. Ja, sicher. Und sowas könnte ich mir auch gut vorstellen bei RTL 2 oder so. Wie gesagt, ist schwierig. Ich habe mit der Fernsehwelt hier in Deutschland nicht mehr viel zu tun, aber in meiner Gedankenwelt ist RTL 2 halt immer noch so dieser typische Sender, wo in der Regel Scheiße kommt, aber oftmals dann auch gute Serien. Und warum nicht mal so Ultimate Fighter da zeigen? Ja, absolut, ich habe es ja gerade schon gesagt. Also für mich würde da im Moment gerade so ein extrem stark daherkommender D-Max-Sender ganz gut passen. Ob man da jetzt unbedingt einen Claim braucht, TV für Männer oder so, ist mir egal. Aber RTL können sie es, glaube ich, ganz begraben. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee. Das ist da was. Ich glaube, aber man weiß es nicht. Am sinnvollsten ist es halt einfach, einen Deal zu machen mit einem richtigen Sportsender. Also sprich Sky Sport oder ich glaube, da wird es schwieriger, weil Eurosport ja dann wieder europaweit sendet. Ja. Da müsste man dann, weiß ich nicht, wie das dann ist, ob man da separieren kann, die Programme. Also ob man dann sagt, keine Ahnung, der Deal gilt nur für Deutschland, Österreich, Schweiz, sage ich jetzt mal, und die anderen sehen so lange was anderes. Mit Sicherheit, oder so. Auf polnischem Eurosport 2, glaube ich, läuft sogar Bundesliga. Also ein bisschen separieren kann man da definitiv. Also gut, aber da müssten sie dann noch ein bisschen ran. Aber sowas wie BT Sport, sowas bräuchtest du hier halt. Und da fällt mir halt sowas wie Sky Sport dann sofort. Das war's dann auch schon. Naja, logisch, sonst hast du nichts. Also dieser Markt für Sportsender in Deutschland, auch wenn wir immer denken, wir wären so ein Riesensportland, der ist relativ begrenzt. Also das siehst du ja, guck doch einfach mal bei Sport 1, was da den ganzen Tag so kommt. Also das, weißt du? Das ist doch eine Katastrophe, der Sender, also brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, das liegt aber auch offensichtlich daran, dass man es nicht hinbekommt, mit einem überschaubaren Budget ordentlichen Content zu produzieren. An was das jetzt liegt und ob das andere besser könnten, das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber ich möchte als UFC nicht unbedingt auf Sport 1. Das ist der größte Schwachmatensender. Nee, das verweigere ich mich auch, dass es wirklich eine Möglichkeit geben könnte, die UFC auf diesem Idiotensender laufen zu lassen. Naja, immerhin sind da noch alte Bände, die vielleicht dann doch noch irgendwie tragen könnten, aber mal abwarten. Also man weiß nichts, er hat nicht irgendwie gesagt, in welche Richtung sie gehen und mit wem sie so verhandeln, aber sie arbeiten wohl weiterhin hart an einem TV-Deal und ja, das wäre natürlich ein Riesenboost, egal ob das jetzt D-Max ist oder ein bekannterer Sender, ist alles scheißegal. Sobald das hier in Deutschland im Fernsehen kommt, glaube ich, würde das der UFC extremst helfen, wenn die Darstellung richtig ist. Gerade der Kommentatoren wird da eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und wenn sie uns nehmen. Nee, ich glaube, das wäre genau das Falsche. Ja, nee, also ich glaube wirklich, es ist schwierig, da die richtigen Leute zu nehmen, weil du musst so sehr bei Null anfangen. Ich finde, bei den Amerikanern hast du dann immer noch diesen Ansatz übers Wrestling, kannst du da kommen, weil das in den USA sehr bekannt ist. Die Engländer, ich glaube, denen geht's einfach um diese pure Gewalt, oder? Ja. Also England assoziiere ich jetzt mit keinem Kampfsport, außer wildes Zusammenschlagen. Ja, lustigerweise kämpfen ihre Kämpfer häufiger auch so. Brad Pickett zum Beispiel. Ja. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir das irgendwann erleben, dass die UFC in Deutschland im Fernsehen zu sehen ist und ich bin gespannt, wie man es rüberbringt. Da bin ich wirklich mehr als gespannt. Sehr gespannt. Muss ich fast noch einen drauflegen. Dann, wir haben vorhin kurz über die UFC in Berlin gesprochen, gibt's noch eine Bekanntmachung, die sich gewaschen hat. Und zwar ist ein weiterer Kampf auf die Fightcard gerutscht. Und auch dieser Kampf kann sich mehr als sehen lassen. Yuri Alcantara trifft auf Wong Li. Und Yuri Alcantara, Nummer 7 Bantamweight, also das ist wirklich ordentlich für Wong Li, ist es jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, der Typ ist heiß wie Frittenfett oder so, aber er hat einen Namen. Er hat einen Namen und ich hab Bock auf den Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. In China gegen Nam Phan fand ich den Kampf jetzt von ihm zwar stark, aber nur diese erste Runde. Erinnerst du dich vielleicht noch? Also in der ersten Runde habe ich voll dir abgegangen. Selber habe ich dir auch gesagt, ja. Ja, echt? Ich habe doch gesagt, dass er in der ersten Runde eventuell sich verspekuliert hat. Ach so, damals hast du mir das gesagt. Ah, da kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern. Ja, danach ging ihm irgendwie so ein bisschen die Puste aus, genau. Und ich freue mich jetzt mal, den hier in Deutschland zu sehen. Er ist ja Engländer, also er wird dann auch den Vorteil so ein bisschen als Europäer vielleicht für sich verbuchen können. Und Alcantara als gerankter Bantamweight-Kämpfer, auch wieder geil. Nummer 7, finde ich gut, was sie da machen. Mittlerweile ist die Card wirklich ordentlich, da kann man sich nicht beschweren. Sprich, ihr geht jetzt auf mmaradio.de und klickt da auf so einen Banner und holt euch so eine Karte. So einfach kann es ja, so schwer kann es ja nicht sein. Die Top 3 Fights. Also ganz im Ernst, wenn ihr wirklich mal Bock habt, dieses Flair live zu erleben, Munoz Musashi, da bin ich ganz ehrlich, der Musashi wird nicht nochmal so eine Leistung abliefern wie bei seinem letzten Fight. Das wird ein cooler Kampf. Francis Kammer, wird GSP dabei sein? Ist fast schon die größere Frage, oder? Ja, da kann ich dir gar nichts dazu sagen. Und dann Luke Barnard, der eigentlich auch ein Stück weit geisteskrank im Kopf ist, gegen Sean Strickland, das wird doch geil. Also ganz im Ernst, mit so einer Karte haben wir beide, glaube ich, nicht gerechnet. Nee, aber man muss jetzt natürlich einschränkend auch sagen, es ist eine gute Karte, aber ist natürlich jetzt auch nicht UFC on Fox oder so. Aber da gebe ich natürlich Chris recht und ich habe es ja gerade auch selbst gesagt, an und für sich kann man sich hier nicht beklagen. Und wenn man schon mal die Möglichkeit hat, die UFC zu sehen, dann sollte man diese Chance jetzt beim Shop verpacken. Weil wir wissen nicht, was wir nächstes Jahr bekommen. Wenn es überhaupt eine UFC-Veranstaltung in Deutschland gibt. Versprochen yes, wurde sie uns. Ja. Dorsten. Ich sag's nochmal. UFC in Dorsten. Fight Night in Dorsten. Wenn wir hier schon bei regionalen UFC-Veranstaltungen sind, dann steht ja im November Mexiko an. So soll es wohl sein. So steht es geschrieben. Cain Velasquez ist bis dahin fit. Ja. Trifft dann auf Fabrizio Verdum. Fabrizio! Der, ja, multilingual aufgewachsen ist offensichtlich, denn Spanisch, Portugiesisch und auch Englisch scheinen ach, doch nur Ostdeutsch. Großen Mann kein Problem zu sein. Ostdeutsch ist verbrieft, ja, kann er auch. Und da gibt es natürlich jetzt die Spekulation, ob es möglicherweise im November dann oder im Vorfeld natürlich zu diesem Event zum ersten Mal Ultimate Fighter Mexiko geben wird. Die Coaches wären dann wohl Verdum und Cain Velasquez. Verdum ist natürlich Jackpot für die UFC, weil Verdum ja schon für dieses UFC Network Latin America als Kommentator und Analyst oder wie das heißt, arbeitet und dementsprechend bekannt ist in Mexiko. Und das ist, im Endeffekt wird sich die UFC oder Dana White die Hände gerieben haben am Samstag und gedacht haben, Gott sei Dank ist es Fabrizio, der hier mit so einer geilen Performance vor allem diesen Kampf gewonnen hat. Weil Travis Brown, weiß ich nicht, ob der so drawn würde in Mexiko, wie es jetzt Verdum wahrscheinlich tun wird. Nur mal so, damit man sich mal auch so ein bisschen was vorstellen kann. Ich habe mir eigentlich gesagt, ich möchte nicht mehr so viel mit Zahlen hier um mich werfen, weil Zahlen eigentlich immer langweilig sind. Aber irgendwie muss man es ja untermauern, was ich jetzt erzähl hier... Erzähl das mal, Graf Zahl. Ja, sagen will. Und zwar die UFC 171 Card. Ja, könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, die wurde in Mexiko von 4,3 Millionen Menschen angeschaut. Oh. Das ist schon ordentlich. Da muss ich die UFC aber, da kommen wir nachher noch dazu, ganz gehörig strecken, um in Amerika solche Zahlen zu erreichen. Ja. 4,3 Millionen Menschen schauen sich das in Mexiko an, da war man sehr, sehr überrascht. Und ja, man möchte es jetzt wissen. Dana White hat es ja auch gesagt bei der Pressekonferenz, Mexiko soll das neue Brasilien werden. Und es scheint so, als ob man zumindestens mal den Traum Main Event für einen ersten Pay-Per-View oder für eine erste Veranstaltung in Mexiko jetzt auf dem ja, aber man lässt nicht, Tablett serviert bekommen. Man lässt hat. Brasilien aber nicht irgendwie fallen oder so, oder? Nee, gar nicht, aber man muss halt gucken, man will ja expandieren. So, und da muss man halt gucken, in welchem Land können wir auch noch Fuß fassen und können einiges vor allem abgreifen an möglichen Kämpfern und zukünftigen Stars. Ist ja ganz wichtig. Also, du brauchst halt einfach irgendeine Identifikationsfigur aus dem Land, um da so ein bisschen Interesse, denke ich mal, auch abzugreifen. Weißt du, du brauchst halt irgendjemanden, wo die Leute sagen, ja, okay, mit denen identifizieren wir uns, der steht uns nahe irgendwie und wenn der dann dementsprechend kämpfen kann, siehst du bei Conor McGregor, dann stehen die Leute hinter ihm. Ja. Was denn? Nix. Eine Inflentationsfigur. Dann arbeitet er mich noch voll. Oh, ein Schlückchen trinken hier aus dem. Wollen wir weitermachen oder ist Internet abgeknackt? Nee, funktioniert natürlich noch. Ja. Nein. Gut, dass du dich jetzt auch endlich mal beteiligt hast an der Sendung, Chris. Das war mir wichtig. Also, du bist ja wirklich so ein dummes Schwein. Genau. Ich erzähle, irgendwann erzähle ich noch mal meine Reformhausgeschichte. Kommt jetzt noch was, außer dummes Schwein oder nee. Was vielleicht zum Thema? Dummes okay. Schwein, Punkt. Okay, dann komme ich jetzt zu weiteren Zahlen. Ich habe gerade eben gesagt, also eigentlich sind es die Zahlen, die häufig dazu führen, dass Leute vielleicht weghören oder abschalten. Aber die Zahlen jetzt sind ganz interessant, denn es gab ja jetzt einige Veranstaltungen. Fangen wir mal an mit dem Ultimate Fighter Nations Finale. 641.000 Zuschauer haben sich das angeguckt. 0,6 Millionen, sagt man so, das ist leichter zu merken. Und natürlich wird sofort geschaut, wie haben denn andere Veranstaltungen, und jetzt kommt's, vor einer Premiere einer neuen Ultimate Fighter Folge abgeschnitten. Hat man das jetzt irgendwie verstehen können? Ja. Okay, weil die UFC plant das natürlich immer so, wenn es eine neue Ultimate Fighter Folge gibt, legen die ein Event auf Mittwoch. Ja. Weil das natürlich ja, die Eyeballs dann sozusagen am Fernseher kleben lässt. Und alle, die sich jetzt dieses Ultimate Fighter Finale angeguckt haben, haben dann mitbekommen, ach guck mal hier, der BJ Penn und der Frankie Edgar, die machen jetzt Ultimate Fighter 19, da bleibt man mal dran. So. Und eigentlich sind jetzt dann wiederum diese Zahlen relevant, wie das bislang immer so war oder bei den letzten Premieren-Ausgaben der jeweiligen Ultimate Fighter Folgen. Und wie gesagt, ich habe es ja gerade schon verkündet, 0,6 Millionen haben sich die Fight Night oder das Ultimate Fighter Finale am Mittwoch angeschaut. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das beim letzten Mal war. Hier, ach genau, erstmal wichtig vielleicht, die letzte Fight Night, die bei Fox Sports One lief, hatte 0,9 Millionen Zuschauer. Also da haben wir schon einen kleinen Bump zu verzeichnen. Die Main Card vor Rousey gegen Tate, das war ja Ultimate Fighter 18. Die wurde, da gab es das Main Event Teixeira gegen Bader, kannst du dich dran erinnern? Ja. 0,5 Millionen Zuschauer, also ein bisschen weniger. Und vor Ultimate Fighter Nations, der Main Event Rockhold gegen Philippou, 0,6 Millionen Zuschauer. Ja, also pendelt sich dann so irgendwie pendelt sich ein. Da so ein, genau, kann man so sagen. Interessanter vielleicht dann, wie die Ultimate Fighter Folgen an sich abgeschnitten haben. Also die jetzt am Mittwoch, Edgar gegen Penn, die 19. Ausgabe von Ultimate Fighter, wurde von 595.000 Zuschauern gesehen, minus 22% im Vergleich zu Rousey gegen Tate, also ein Viertel weniger haben sich Ausgabe das 19 ist, wenn du sagst, ich soll auch mal was sagen, nehme ich mir einfach das Wort. Das ist wirklich, wie ich es auch schon mal dir privat gesagt habe, das ist diese Ansetzung. Es sind die erste Folge der 19. Staffel, die war ja wohl super geil von der Qualität. Ohne Frage, aber BJ Penn und Frankie Edgar, die beiden Eierköpfe da sitzen zu sehen, egal was sie dann im Final, im Ring, im Octagon machen, das ist mir scheißegal, das wird bestimmt großartig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so die Ansetzung mit den beiden Coaches, wenn da Dana White nicht gesessen hätte da an dem Panel, das wäre richtig öde gewesen. Und ich muss auch, gebe ich recht, so warum da 22% weniger eingeschaltet haben als Rousey Tate. Die beiden interessieren mich nicht. Menschlich, ja, darum ja geht logisch, es ja. Menschlich. Dass bei Rousey und Tate einfach schon die Rivalität davor da war ja. Und man wusste, dass die Fetzen fliegen werden. Ja. Aber ganz kurz vielleicht noch eine Zahl, damit man das Ganze so ein bisschen einordnen kann. Diese 595.000 Zuschauer bei der Edgar Penn Premiere. Die Tough Nations Ausgabe wurde nur von 371.000 Zuschauer gesehen. Also du hast auf der einen Seite Rousey gegen Tate. Das ist so das Maximum, was du offensichtlich erreichen kannst mit Ultimate Fighter aktuell. Das sind also um die 700.000, 750.000 Zuschauer. Und du hast nach unten in die Negativgrenze mit Tough Nations mit 350.000 Zuschauer. Ja. Und dann kann sich eigentlich so eine 600.000 Zuschauer starke Crowd schon sehen lassen, finde ich. Sicherlich. Ich finde das gar nicht so schlecht. Nee, das ist schlecht ist das mit Sicherheit nicht, aber die beiden Coaches als solches, als Persönlichkeiten, die, glaube ich, gucken bei weitem nicht so sehr. Ich glaube, das liegt daran, dass du ein bisschen später zugekommen bist. Also BJ Penn ist halt einfach schon jemand, der in der UFC einen sehr, sehr großen Stellenwert hat und unheimlich viele Fans hat. Naja, viele aber auch gespannt, wie er das jetzt auf die Bühne bringen wird. Erneut den Weightcut, wie gut ist er wirklich noch? Die Fragen wollen viele jetzt beantwortet haben. Und er hat ja schon mal eine Ausgabe gecoacht und die gehört wirklich mit zu den besten, die es jemals gab. Und das lag auch an BJ Penn, weil er einfach eine richtig coole Sau war bei dieser Ausgabe. Aber seine Entwicklung, die ist ja wirklich für die Staffel als solches irrelevant. Wir wollen ja die Kids sehen, die sich da weiterentwickeln. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Conor McGregor hat keine Reputation in der UFC, weil er noch nichts erreicht hat, aber den in so einer als Coach da mal zu sehen, schalte ich ein. Nee, ja? Ich jetzt würde da lieber BJ Penn bevorzugen, ganz ehrlich. Und es ist schon wichtig, wie er sich weiterentwickelt und er spielt ja eine ganz wichtige Rolle. Die Coaches sind ja enorm wichtig. Du siehst das ja zum Beispiel auch bei Ultimate Fighter Brasil, dass da wird der Fokus fast nur auf die Coaches gelegt. Rousey gegen Tate wurde der Fokus nur auf die Coaches gelegt. Sicher, ja. Also deswegen, es ist schon wichtig und ich glaube einfach, dass man mit BJ Penn jetzt keinen Fehler macht, den einzusetzen und wie gesagt, sie müssen sich hier nicht mit den Ratings irgendwie verstecken oder so. Klar, im Vergleich zur besten Season ever, der letzten Jahre oder Monate, Rousey gegen Tate, da ist es schwer, sich zu messen, aber insgesamt finde ich, ist das ordentlich. Man darf auch nicht vergessen, hey, du hast davor 6 Stunden Fights gesehen. Es ist schwierig, da dann auch nochmal sich eine achte oder eine siebte und eine achte reinzuziehen. Das darf man auch mal hier nicht vergessen. Also, ich finde, man kann damit zufrieden sein und aktuell habe ich nichts auszusetzen an der Ansetzung von Ultimate Fighter 19. Abwarten. Nee, habe ich ja auch nicht. Aber ich habe ja auch nur eruiert, warum es weniger drawt als die Staffel davor. Du musst mir ja nicht das Wort im Munde umdrehen. Naja, das ist ja ganz einfach, warum es so ist. Bei Ronda Rousey, der wohl absolut unumstrittene Star aktuell im UFC-Business ist. Richtig. Und BJ Penn nicht mehr. So, das ist, letzten Endes ist das die Antwort auf alle Fragen. Das Problem, dass jetzt so viele Leute vielleicht nicht unbedingt vielleicht die erste Folge sich angucken, sondern erstmal gewartet haben, ja, was kommt da so als Medienecho zurück und vielleicht gucken sich danach jetzt mehr die zweite an, mal gucken, mal abwarten. Also ich fand, die erste hat alles getan oder dafür getan, dass man sich die zweite angucken möchte. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Tolle, was vom Gehen aus, 80 Minuten sowas, die Knockouts waren wahnsinnig geil, das hat mir so einen Spaß gemacht, kurzweilig, ey, supergeil. Freue mich auf die zweite Folge. UFC und Fox 11, das war jetzt das Event am Samstag. Da gab's, hätte ich jetzt gar nicht mehr mit erwähnt, aber da gab's halt leider Gottes ebenfalls ein ja sehr schlechtes Rating, muss man sagen. Und zwar das schlechteste Rating ever, seitdem es UFC on Fox gibt. Ja. 691.000 Zuschauer haben sich, Road to the Octagon angeguckt auf Fox. Und das Event an sich haben sich 1,986 Millionen Zuschauer angeguckt, also knapp 2 Millionen. Aber das ist, wie gesagt, das Schwächste, was sie bislang jemals hatten mit ihrer UFC on Fox Reihe. Zum Vergleich, die UFC on Fox 10 Geschichte im Januar war um 27% besser. Also das ist schon interessant, weil die Card an und für sich nicht schlecht war. Card ist geil, im Main Event. Ja gut, im Nachhinein muss man sagen, ist es wie immer mit der UFC. Man denkt zuerst, naja, und dann ist der Main Event wirklich toll gewesen. Ja, ja, ja. Eigentlich muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Eigentlich kann man es getrost angucken. Aber bis dato bei mir Fight of the Year. Fight of the Year. Jupp. Also für mich ist immer noch Abel Trujillo gegen Jamie Warner. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Da haben wir eine Fight-Ausgabe zugemacht. Ach, die? Ja, okay. Ich habe mir ja kurz überlegt, ich habe dir ja geschrieben am Sonntag, sollen wir vielleicht Fight-Ausgabe, und dann habe ich mir ja später gedacht, nee, doch nicht. Weil es wurde mir dann zu einseitig. Also die letzten zwei Runden war das auch nur noch so ein Dahingeschleppe und so. Das war mir dann zu wenig. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, um jetzt so eine Fight-Ausgabe machen zu wollen, da muss schon ein bisschen mehr passieren als das. Das war mir dann zu einseitig. Fabrizio, war dumm, ich war schockiert, als ich dann beim Tale of the Tape gesehen habe, dass er schon 36 Jahre alt ist. Erstens wusste ich es nicht, zweitens sieht er überhaupt nicht so aus. Und drittens der Fight von ihm. Also diese von beiden, die ganzen Spin-Kicks und was weiß ich, Thrust-Kicks und das war so geil, dieser Fight war über alle 5 Runden wirklich super gut, hatte wenig Letdowns. Es hat ab und zu gab's mal so ein paar Ground-Game-Geschichten, wo ich mir dachte, okay, die ruhen sich einfach nur aus, war richtig. Und dann ging's ja auch wieder munter weiter. Ich fand den Fight wahnsinnig geil, also super geil. Im Heavyweight super. Jetzt möchte ich das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich den Fight gesehen habe und diese krassen Kicks von Fabrizio, den möchte ich mal gegen Stipe Miocic sehen. Ja. Gab's den Kampf schon mal? Weiß ich nicht. Jetzt auswendig. Musste nachgoogeln, aber Meister des Legkicks in der Heavyweight Division. Geil. Geil. Man muss dazu sagen, dass Travis Brown bereits in der ersten Runde einen Rippenbruch erlitten hat und sich die Hand gebrochen hat, sprich, er war natürlich so ein bisschen dann auch angeschlagen, aber das liegt natürlich auch daran, dass Verdum, sag ich mal, dementsprechend irgendwas gemacht haben muss, um Travis Brown die Rippe zu brechen. Also von daher, das war ja, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, was für eine tolle Performance das von Verdum war und vor allem hat die dazu geführt, dass man sich jetzt freut auf diesen Kampf Verdum gegen Cain Velasquez, weil da sind wir uns auch beide, glaube ich, einig, dass wir zuerst nicht so viel Bock drauf hatten auf diesen Kampf. Und jetzt hat man Bock. Was man aber dazu sagen muss, ist Dana White hat das ja auch gesagt. Er hätte sich halt gewünscht, dass Verdum noch ein bisschen mehr Gas gibt und diesen Kampf finished. Mhm. Und ich kann das irgendwo natürlich verstehen, dass du sagst, ich riskiere nicht zu viel. Die Corner hat in der 5. gesagt, finish the fight. Ja, ja klar, aber es ist natürlich schon ein gewisses Risiko halt einfach im Heavyweight gegen Travis Brown. Ja. Und du hast in der ersten Runde gesehen, da gab es ja für einen kurzen Moment mal so eine Szene, wie man sie von Travis Brown kennt, dass er seine Gegner mit ganz vielen Schlägen überrennt fast schon. Mhm. Und da habe ich für einen kurzen Augenblick gedacht, oh, das wird hier eine kurze Angelegenheit. Aber dann hat Verdum wirklich... Also eine 1 plus mit Sternchen hingelegt. Fabrizio Verdum hatte ihn ja auch am Ende der Runde fast am Knockout. Er hatte ihm am Käfig, er hatte ihm 3 heftigste Treffer gegeben und dann hat die Ringglocke eigentlich Matt Brown gerettet, muss ich fast sagen. Travis. Wer ist Matt Brown? Er spielt Handball. Bei den Tübinger Tigers. Ja, nee, aber insgesamt tolle Performance, klar. Aber wie gesagt, so die letzten 2 Runden, das war dann der Grund, warum ich zu dir gesagt habe, nee, ich möchte auch keine Fight-Ausgabe machen. Weil für mich ist das dann, das war ein toller Kampf, aber nicht Fight-Ausgabenwürdig. Nah dran. Ja, ich habe auch mit mir lange gerungen, aber wie gesagt, so, weißt du, ich möchte ja, das Tolle ist doch, überleg mal, diese Fight-Ausgaben, die wir bis jetzt gemacht haben, waren immer so, dass du zum Ende des Kampfes hin völlig, also gefühlt gestanden bist und nur noch gesagt hast, oh, was ist das? Oh! So, und das fehlt da ja völlig. Also das, was du hier siehst, ist einfach eine extrem dominante Performance, die einfach an sich so unerwartend dominant war und großartig war und wie er seine Witze da macht und in alter Shawn Michaels-Manier noch mit so einem Flip da aufsteht, nach 3 Runden in einem Heavyweight-Kampf hüpft da so ein 260-Pfund-Koloss auf einmal wie Shawn Michaels zu seinen besten Zeiten von der Matte wieder hoch. Alter, das war natürlich schon ganz, ganz großes Kino. Man hatte in der Ende der 4. komplette 5. Runde auch nicht das Gefühl, dass Travis Brown hier noch irgendwie den Haymaker auspackt, den Lucky Punch und Fabrizio Verdum ausknockt. Dazu war Travis Brown einfach zu spaghetti-leggig dann am Ende drauf. Das ist die Rippe dann, die dich dann einfach... Ja, du kannst ja nicht mal richtig einatmen. Ja, das mag sein, aber das Gefühl hatte man halt am Ende nicht. Weißt du, dass da wirklich nochmal einer ausgepackt wird, der Verdum, was ja im Heavyweight immer passieren kann, dass du einen kriegst und dann Sayonara, Tante Clara. Aber ich fand's großartig. Ja, aber das muss man nochmal erwähnen. Also es ist natürlich schon auch bemerkenswert, dass jemand, der sich in der ersten Runde eine Rippe bricht, wirklich dann noch 4 Runden quält. In so einem Kampf, ja, durchhält. Also ich gebe dir da recht, dass das nie danach aussah, dass Travis Brown jetzt da noch irgendwie einen rausholen kann, einen Lucky Punch landen kann. Aber man wusste ja jetzt nicht, was mit ihm los ist. Und man weiß aber, dass er die Möglichkeit, also die Power hat er. Deswegen ist immer so ein Ticken Spannung noch in der Luft gewesen, fand ich. Also das reicht ja dann manchmal wirklich, wenn du da einmal, brauche ich dir nicht erzählen, hast selber genug Kämpfe gesehen, einmal ins Schwarze triffst. Bestritten vor allen Dingen. Ja, bestritten auch. Sehr, sehr viele, zum Beispiel heute gegen so einen Berg, erfolgreich. Verloren. Ja, aber ich muss doch mal sagen, am Ende, man hat immer schon... Mal siegt man. Man hatte vor allen Dingen am Ende schon noch ein bisschen Respekt vor den riesigen Beinen von Travis Brown, der ja dann am Ende 2 Leg-Kicks hintereinander in einer Kombination, hast du das irgendwie mitbekommen? Einen Spin-Kick und dann mit dem anderen Bein nochmal hinterher, das war pure Verzweiflung, hätte einer gesessen, mit Sicherheit käme dann irgendwie der Finish, aber Travis Brown, ich mag den Typen auch ehrlich gesagt nicht. Travis Brown? Ja. Ja, ich habe auch irgendwie meine Schwierigkeiten mit ihm. Also ich, der klickt bei mir auch nicht, aber das haben wir ja in der letzten Ausgabe auch schon angesprochen, dass wir irgendwie Main Event, ich weiß auch nicht, ich hätte mehr Bock gehabt auf Nurmagomedov gegen Dos Santos im auf der Main Card und so. Aber im Nachhinein hat halt alles gepasst. Es hat eigentlich wirklich dazu geführt, dass wir jetzt richtig Bock auf diesen Kampf zwischen Verdum und Cain Velasquez haben. Cain Velasquez, Verdum, wenn das Ding über 5 Runden geht, mark my words, wir machen dann mit Sicherheit eine Fight-Ausgabe drüber. Ja, ich glaube, dass Velasquez kurzen Prozess macht? Nee, ich glaube nicht, dass er kurzen Prozess macht mit ihm, aber ich glaube nicht, dass er sich da großartig fürchten muss vor Verdum. Also ich glaube wirklich, dass Cain Velasquez zu besiegen ist extrem schwer. Es hat im Endeffekt eigentlich noch keiner geschafft. Diese JDS-Geschichte, man darf das einfach mal nicht vergessen. Er hat damals verletzt diesen Kampf bestritten, Cain Velasquez. Und es war mit dem ersten Schlag letzten Endes entschieden. Also es war noch nicht mal ein richtiger Kampf. Es hat sich noch nicht mal ein richtiger Kampf entwickelt. Er hat ihn verloren. Wir brauchen jetzt hier nicht darüber reden, ob der den Kampf jetzt verloren hat oder nicht. Darum geht's ja nicht. Aber so richtig besiegt in einem Kampf über mehr Runden, das habe ich noch nie gesehen. Da war Cain Velasquez immer stärker als seine Gegner. Der erste eventuell große Dominator im Heavyweight, ne? Ja, unter Umständen, klar. Unter Umständen. Das ist halt, ja, müssen wir jetzt mal abwarten. Aber auf den Kampf freue ich mich tierisch. Ja. Und dafür war UFC on Fox allemal gut, um uns Fabrizio Werdum so nahe zu bringen, dass wir jetzt heute wirklich sagen, Alter, ich kann's nicht abwarten. Und gerne auch eine Ultimate Fighter-Ausgabe. Muss ja nicht unbedingt jetzt dann gleich wieder im Mainstream-Fernsehen ausgestrahlt werden. Reicht ja, wenn es bei Fight Pass kommt. Und man kann sich dann selber überlegen, ob man sich's anguckt oder nicht. Ja. Also es ist immer schwierig, finde ich, wenn sie es dann so extrem pushen wollen. So, da habe ich immer so ein bisschen Schiss, dass das dann das Main Event oder der Kampf nicht das hält, was wir uns eigentlich darunter versprochen haben. Kennt man ja, ist ja schon oft der Fall gewesen, dass man einfach dann nicht das bekommt, was man sich erhofft. Ja, wenn wir schon bei UFC on Fox 11 sind, es gab da auch noch eine kontroverse Entscheidung, muss man sagen. Liz Carmouche gegen Misha Tate. Ich habe die ganze Woche nicht besonders schlafen können. Kampf hingefiebert. So. Ich wusste auch nicht so richtig, wer da jetzt mein Favorit ist. Ich fand den Kampf schlimm, sage ich ganz ehrlich. Schlimm fand ich nicht. Ich fand ihn schon spannend. Vor allem die letzte Runde war halt stark. Die war super, ja. Die war super. Und es ist halt auch wieder spannend gewesen. Das reicht mir dann letzten Endes. Hauptsache es ist spannend. Und die Frage ist halt, wer hat diesen Kampf gewonnen? Weil wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten. Liz Carmouche hat die erste Runde gewonnen. Misha Tate die dritte. Bei der dritten kann man... Also ich habe die dritte 10-8 gewertet für Misha Tate. Und die anderen beiden Liz Carmouche 10-9 gegeben. Summa summarum, ich kam auf ein Unentschieden bei diesem Kampf. Also die ersten beiden würde ich Liz Carmouche geben. Und die letzte, da sind wir wieder bei dem Thema mit, wann ist eine Runde eine 10-8 Runde? Ja. Das ist echt schwierig. Grauer also, geht's ja gar nicht. Die Frage ist halt, was musst du machen, um eine 10-8 Runde zu scoren? Manchmal kriegen die 10-8 Runden und du denkst dir, was? Wieso denn das jetzt? Und dann hast du ein oder zwei Knockdowns und es ist eine 10-9 Runde. Das ist echt ein Problem, was die UFC irgendwie mal in den Griff bekommen muss. Mhm. Und ich weiß nicht, wen hast du da als Sieger? Misha Tate. Hast du dann die zweite ihr auch gegeben? Die zweite habe ich ihr gegeben. Ja, es ist, da braucht man auch nicht groß gegen zu argumentieren. Das ist eine sehr enge Runde, kannst du so und so werten. Ja, ich glaube, es war wichtig, dass Misha Tate gewonnen hat, auch für die UFC. Ich könnte mir vorstellen, größte, dass mit Misha mehr... Die größte Erkenntnis aus diesem Fight für mich war aber, dass für beide, glaube ich, kein Platz in der Division mehr lange ist. Ich möchte beide nicht mehr sehen. Doch, ich will Misha Tate schon noch sehen. Also ich meine, sie hat jetzt denn gegen die zwei besten Frauen aktuell im Bantamweight Matches bestritten gegen Rousey und Kat Zingano. Aber ich will Misha Tate natürlich schon noch sehen. Also da sind schon noch Kämpfe, die ich mir jetzt in der UFC gerne mit ihr angucken würde. Sarah McMahon natürlich. Hätte ich wirklich Lust, Tate gegen McMahon mal zu sehen. Auch das angesprochene Thema mit Kat Zingano, wenn ich jetzt auf den Namen komme, Gina Carano, das wurde ja auch so ein bisschen nicht angeteased, aber mal angesprochen, ob es möglicherweise Tate gegen Gina geben wird. Auch das, warum nicht? Also hätte ich auch kein Problem damit. Da ist schon noch was da, was ich für Misha Tate auf der Karte hätte. Also so ist es jetzt nicht. Dass sie natürlich gerade so eine Überfigur da drin haben in ihrer Division mit Ronda Rousey, das ist eine andere Sache. Aber prinzipiell war ja Tate auch Kat Zingano nicht gnadenlos unterlegen. Muss man ja fairerweise auch sagen. Das war ja diese umstrittene Stoppage, falls du dich erinnerst. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass die da wirklich jetzt der letzte Scheiß ist in dieser Division. Sie hat umstrittenerweise gegen die wohl beste Bantamweight-Kämpferin nach Ronda Rousey verloren. Und diesen Rousey-Kampf, sie war bislang die am längsten mit Ronda mithalten konnte. Auch wenn letzten Endes nicht viel passiert ist so im Kampf. Also was jetzt, sag ich mal, dafür sprechen würde, dass Misha Tate Ronda Rousey bei einem dritten Kampf besiegen könnte. Da schließe ich nämlich auch aus. Soll sie nochmal das dritte Mal den Armbar ansetzen? Also ich glaube, das ist so. Naja, so schnell wird es diesen Kampf mit Sicherheit nicht wiedergeben. Da sind wir uns, denke ich, mal einig. Cerrone gewinnt gegen Edson Barboza. Habe ich mich ein bisschen geärgert, weil Barboza wirklich richtig geil aussah in diesem Kampf und wirklich diesen Kampf toll bestritten hat. und dann einen kleinen Fehler gemacht hat und du hast auch an der Reaktion danach erkannt, dass er genau gewusst hat, okay, ich habe hier so einen scheiß minimalen Fehler gemacht, bekomme den Jab ab und Cerrone ist halt auch wirklich so clever, dass er nicht versucht, da mit Ground and Pound das Ding irgendwie zu finishen. Nein, er erkennt, ich setze hier den Rear Naked Choke an und holt sich das Ding. Großartige Performance, muss man wiederum sagen, von Cerrone. Hat er toll gemacht. Er hat seine Probleme gehabt. Und tja, die Frage ist letzten Endes, ob man jetzt nicht mal so langsam vielleicht Cerrone gegen Nurmagomedov machen könnte. Würde ich sehr gerne sehen. Ich muss aber noch mal kurz zu dem Finish kommen. Da die Chance am Schopfe zu packen, dann doch wirklich den Choke anzusetzen, das war schon brillant. Das war brillant. Wie schnell er die Transition gemacht hat. Er wollte ja erst Ground and Pound machen. Hast du es gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ach so, Gott sei Dank. Ach, deswegen mache ich ja mit denen den Podcast. Er wollte ja erst Ground and Pop machen, hat dann aber gemerkt, hier komm, mach mal eher eine Transition zum Submission und bumm. Also ich fand's grandios. Ich war aber ganz klar für Barboza. Auch bei Donald Cerrone, muss ich sagen, mag ich nicht. Ich mag ihn. Ich war auch für Cerrone, aber ich war auch für Barboza. Also da war es für mich wirklich egal, wer gewinnt, weil ich beide mag vom Kampfstil her und so. Ja, ich find's schade, dass Barboza wirklich durch diesen einen kleinen Fehler verloren hat, aber das unterscheidet dann halt einfach so einen Top 5 oder Top 10 Kämpfer von einem, der vielleicht noch ein paar Kämpfe mehr braucht, um dann solche Fehler nicht mehr zu machen. Ist natürlich auch leicht von mir jetzt hier gesagt, solche Fehler nicht mehr zu machen, weil also ich meine, das ist halt wirklich das Nonplusultra in Sachen Lightweight, was da aufeinander getroffen ist. Glaube ich, da kann sowas einfach mal passieren. Und Nurmagomedov, ja, jetzt gegen Cerrone, ich hätte damit kein Problem. Es gibt natürlich auch immer noch diese Nate Diaz-Geschichte, die im Raum steht. Da gab es ja fast schon mal die Fight-Ansetzung und dann aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, hat Nate Diaz gesagt, nö, mache ich nicht. Dann gibt es natürlich auch noch Nurmagomedov gegen Benson Henderson. Kannst du auch machen, warum nicht? Benson hat aber, glaube ich, jetzt irgendwie einen Kampf. Albuquerque. Gegen wen war das? Irgend so ein Random Guy. Random Guy? Ich guck mal kurz auf. Khabilov. Gegen Rustam Khabilov. Genau. Siehst du, da könntest du noch eine Story drum spinnen, wenn Henderson das gewinnt, dass Nurmagomedov Rustam rächen möchte. So, könntest du noch machen. Also für Nurmagomedov ist also da muss jetzt irgendwie ein Topfighter mal her, finde ich. Also jetzt wird's echt Zeit. Also nicht, dass Dos Anjos kein Topfighter war. Immerhin Top 5 gewesen bislang und mit Sicherheit legit. Aber so, weißt du, so ein Henderson, so ein Thompson, Barboza, so ein Diaz oder Cerrone, da hätte ich Bock drauf jetzt. Ach so. Ja. Absolut. Ansonsten, was gab's sonst noch? Natürlich. Ja. Mensch, der und? Soldat Gottes. Ja. Joel Romero. Ja. Jetzt, Chris, wissen wir es wirklich. Bei dem letzten Kampf, glaub mir, der hatte in feuchten Foursquare sitzen. Ja, und? Und du hast es jetzt gesehen, guck mal, dieses Wrestling, das war von einem anderen Stern, das konntest du überhaupt nicht vergleichen. Erinnere dich mal an den letzten Kampf. Da hat er Wrestling-Duelle gegen irgendeine Pfeife da verloren. Ja. Und jetzt diesmal, wo er offensichtlich wirklich vorher nochmal ein Ablöten war, da fliegt die Minna. Er war vorher definitiv nochmal auf dem Töpfchen. Man hat es ganz klar gesehen, die erste Runde war wahnsinnig geil, die kompletten drei Runden. Die erste Runde, würde ich sogar noch sagen, war extremst ausgeglichen. Aber zweite und dritte Runde, starkes Groundgame, starkes Wrestling von Joel Romero und die Takedowns, ist das gut, oder? Also wrestlerisch war das zum ersten Mal habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt verstehe ich, was die meinen, dass er unter Umständen als bester Wrestler in der UFC gilt. Also, weil gegen Derek Bronson und Hany Marquez, das tut mir echt leid, aber da war jetzt nicht so für mich das Gefühl, da kämpft aber ein großartiger Wrestler. Ja. Da hat man nicht so viel davon gesehen. Aber diesmal, das war für ihn eine ganz, ganz wichtige Performance, glaube ich auch. Also gerade UFC und Fox, 2 Millionen Leute gucken zu. Da könntest du dir jetzt schon mal einen Namen machen. Und das hat er aus meiner Sicht auch getan. Er hat die in seiner Division mit 4 Siegen ist er jetzt auch top dabei. Ne? Glaubst du, wer hat da noch? Ja, ich habe ja auf Twitter dann geschrieben, ich hätte Bock auf Belfort gegen Belfort, Romero. Genau, ja, das wäre geil. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen würden. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas kommt wie Jacare, sowas in der Art. Ja, mal abwarten. Also da sind ja sowieso, wenn du das Middleweight anguckst, das ist eine geile Division. Finde, also ja. Belfort, Machida, Jacare, Luke Rockhold. Jacare Souza, Joel Romero, da kannst du fast so eine On-Fox-Card mit Headline, finde ich, für mich jetzt. Ja, ich hätte damit kein Problem. Ja. Also das ist schon geil gewesen, was der gezeigt hat. Und wir freuen uns natürlich, wir haben es im Endeffekt ja vorhergesagt. Wie sieht es denn eigentlich an der Belfort-Front aus? Gibt's wenig Neues. Also ich warte da auch auf ein Update, wann er wieder kämpft, ob er überhaupt nochmal kämpft, jetzt wo er nichts mehr zu sich nehmen kann, was er ja unbedingt muss. Ja. Im Endeffekt kann er ja sonst nicht mehr leben. Mhm. Aber es gibt wenig Neues. Ja. Vielleicht Thiago Alves, der sein Comeback gefeiert hat. Gute Performance gegen Seth Brzezinski. Fight of the Night, zu Recht, war ein toller Kampf. Können wir vielleicht noch herausheben. Auch Jorge Masvidal gegen Pat Healy. Masvidal hat mir auch sehr gut gefallen in diesem Kampf. Ich rammel das jetzt nur einfach mal kurz so durch, ob ich noch irgendwas unbedingt herausstellen muss. Jordan Mean, ja, my ass, dass der wieder da ist. Dustin Ortiz, also das muss ich dazu sagen, in dem Fall, ich habe auf die Prelims, auf die Fight Pass Prelims verzichtet, weil es waren mir dann sonst einfach zu viele Events. Deswegen habe ich diesmal auf die Fight Pass Prelims verzichtet. Wohl zu Unrecht, denn Dustin Ortiz gegen Ry Borg muss wohl großartig gewesen sein. Mal sehen, ob ich das noch irgendwie nachhole. An und für sich wieder mal ein unterhaltsames Event, was man aus meiner Sicht von dem Tough Nations Finale nicht behaupten kann. Das fand ich nun wirklich schwierig zu gucken. Habe ich ja nur das Main Event gesehen. Okay, hast du, was heißt, du hast nichts verpasst? Ist schwierig zu sagen, also das waren... Ich sag dir jetzt mal was kurz, bevor du dich in Rage redest und die Tränen wiederkommen. Zum ersten Mal habe ich mich darauf besonnen, was Ricky immer predigt, ihr müsst gar nicht alles gucken. Ihr müsst es nicht alles gucken. Und bei der Card, da habe ich mir wirklich gedacht, ich gucke mir das Main Event an und nachdem ich das Main Event gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, du, komm, dann ich habe mir dann noch mal das Main Event vom 11. angeguckt oder von UFC on Fox 11. Das habe ich mir dann noch mal angeguckt, lieber als irgendwie weiter die Card weiter mir anzugucken. Also mir hat es wirklich das Main Event schon gar nicht gefallen. War zu viel Ground Game. Viele sagen ja, man ist eigentlich nur. Das davon bin ich völlig ab. Deswegen sag's gar nicht erst. Das ist scheißegal, was Leute sagen. Wenn dir's nicht gefällt, dann hält's dir halt nicht und fertig. Du musst es überhaupt nicht rechtfertigen. Ist ja völlig richtig. Nee, pass mal auf. Die dritte Runde, Tate gegen Camouche, das Ground Game, ey, das war ja wohl so spannend, ohne Scheiße. Ja, und wenn einem das halt nicht gefällt, dieses ewig lange Rumgegrapple, dann muss man das auch sagen können. Und offensichtlich steht man damit ja nicht ganz alleine da. Denn wenn man mal so sieht, wer so entlassen wird, ja, also ich sag jetzt nur Jake Shields, dann scheint es ja so zu sein, als ob die UFC das auch nicht so gerne mag. So, ist halt so. Ja. Wenn jemand Bock hat auf sowas, dann muss er halt hier World Series of Fighting oder so gucken. Ist doch super, gibt doch für jeden was. Ja. Ich sag das auch, ich habe früher auch immer zu dir gesagt, ja, aber das Wrestling ist schon high class und super. Und das, ey, ich konnte damit auch früher besser leben. Da hatte ich aber auch keine 3 Events in 8 Tagen. So, ja. Wenn du da halt dann, sag ich mal, gefühlte 70%, das war jetzt nicht der Fall, aber du hast 70% solche ausgeglichenen Wrestling-Schlachten, ja, tut mir echt leid, da penne ich halt weg. Ja, und dann siehst du halt Michael Bisping, der offensichtlich auf dem rechten Auge blind ist, und das meine ich ernst, weil der war ja lange Zeit jetzt erstmal außer Gefecht, weil er Augenprobleme hatte, und ich habe das Gefühl gehabt, dass er diese Augenprobleme immer noch hatte, so oft wie die Overhand Ride von Tim Kennedy da ins Schwarze getroffen hat. Also das war nicht schön mit anzugucken. Und letzten Endes ist es damit auch wohl beschlossene Sache. Michael Bisping wird wohl nie seinen Titelkampf bekommen, den er vielleicht vor ein paar Jahren mal verdient gehabt hätte. Und es wird interessant sein, wie es mit Tim Kennedy weitergeht. Auch er ja in dieser Middle Division, die Middleweight Division, die ja sehr von uns schon als sehr interessant betitelt wurde. Vielleicht auch was für unseren Joel? Wer weiß es schon. Ja. Der Rest der Card ist relativ schnell durchgegangen. Der Co-Main Event leckt mich am Arsch. Dann gab es das eine Finale von Tough Nations. Das war dieser Elias Theodorou gegen Sheldon Westcott, und das andere Finale war Chet Laprise gegen irgendeinen anderen Vogel. Also kurz und knapp. Die beiden, die gewonnen haben, die fand ich von ihrer Performance her schon ziemlich stark, aber ich fand, das war wie ein Mismatch. Die anderen beiden hatten ja jeweils überhaupt keine Chance. Also dieser Sheldon Westcott hat in den ersten 20 Sekunden alles reingeworfen in diesen Kampf, was er hatte. Und dann war das Ding eigentlich vorbei. Und Teodoro, der dann noch während dem Kampf plötzlich dann Hi Mom in die Kamera sagt, da weißt du halt, was Sache ist bei so einem Ultimate Fighter Finale. Und der hat eine geile Show abgezogen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das fand ich schon irgendwie bedenklich. Und ich habe auch jetzt wieder gedacht, Gott sei Dank habe ich diese Staffel nicht geguckt. Also die hat mich zu keiner Zeit gehuckt und auch im Finale nicht. Ganz widerlich war es, als dann Chet Lepreece sich dieses Riesenkreuz da umgehangen hat. Was? Oh, das fand ich so, das finde ich ja so fürchterlich. Die Shame ist, mit oder ihrem was? Gottesscheiß da anfangen dann auf einmal. Das war mir zu viel. Also das ging mir so ein bisschen auf die Eier. Also auf diesen Teodoro da, auf den freue ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Rest kann scheißen gehen. Großartig war Dustin Poirier gegen Akira Kurosani. Erinnern wir uns natürlich daran, dass wir gesagt haben, watch out, this fight, das wird gut. Und wurde es dann auch. Dustin Poirier gewinnt das Ding, obwohl er zunächst Probleme hatte in der ersten Runde. Und Kurosani ihn zweimal ordentlich gerockt hat. Dustin Poirier habe ich auch gesehen. Ja, war ja, fantastisch. War ein toller Kampf. War ja, toll. KJ Nunes mit diesem Wahnsinns-Knockout gegen Sam Stout. Für mich eigentlich Fight of the Night, ist erst danach ging der los. Und zwar, hast du den Kampf gesehen? Mm-mm. Es war eine tolle Szene. Also KJ Nunes haut Sam Stout so doll in die Fresse, dass der überhaupt nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Und Sam Stout plötzlich anfängt, und das war wirklich der Hammer, gegen den Ringrichter zu wrestlen und den in einen Rear Naked Choke zu nehmen. Es war einfach, ja, es war großartig. Du siehst dann Prelims? Ja, das war bei den Prelims. Du siehst dann Sam Stout da stehen, wie er da den Referee, wer war denn das überhaupt? Ich glaube, dieser mit dem französischen Namen Chartier oder irgendwie Cartier oder wie der Dick hieß. Dick Levine. Nee, der war es nicht. Yves Levine war es nicht. Es war so ein anderer. Auf jeden Fall, den nimmt er dann in so einen Choke und ich habe echt gedacht, Alter, was geht denn hier ab jetzt? Und Sam Stout hat wirklich so 20 Sekunden gebraucht, um zu realisieren, okay, der Kampf ist offensichtlich beendet und mein Gegner ist nicht doppelt so schwer wie ich. schöne Szene gewesen. Kaufman gegen Leslie Smith. Ja, den Kampf kannst du ja nicht mehr ernst nehmen. Leslie Smith, glaube 8 Tage vor dem Kampf erst zugesagt. Sarah Kaufman, das, was wir uns gedacht haben, ist dann auch Wirklichkeit geworden. Sie hat diesen Kampf relativ locker gewonnen. Ryan Jimmo mit einem geilen Knockout gegen Sean O'Connell. Ist auch mal schön, Ryan Jimmo in einem unterhaltsamen Kampf zu sehen. Oder jedenfalls kam es mir so vor, als ob er mir diesmal ein bisschen besser gefallen hat. Entschuldigung. Eigentlich mag ich den nicht. Merkst du, ja? Das so ein bisschen Ryan Jimmo kommt anscheinend auf Touren. Francis Carmont in seinem letzten Fight kam auf Touren. Wirkt das so ein bisschen, die Jake Shields-Entlassung? Ach so, nee, also Jimmo ist ja nicht das Problem, dass der irgendwie sonst nur alles zu Tode wrestelt. Nee, aber so. Dann nimm dann meinetwegen das Carmont-Beispiel. Nee, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, es kommt einfach drauf an, gegen wen du kämpfst. Ich meine, für Francis Carmont hat es halt wirklich Sinn gemacht, gegen Costa Philippou den Kampf irgendwie zum Boden zu bringen, weil Philippou so outstanding Boxing-Skills hat, dass ich mit den Skills, die Carmont am Boden hat, das genauso gemacht hätte. Und das sieht halt nicht schön aus, aber es hat halt letzten Endes dazu geführt, dass er da relativ beschwerdefrei gewonnen hat. Und in seinem nächsten Kampf wusste er halt auch, Mishida ist am Boden nicht so viel schlechter als ich. Und dann musste das Ganze so ein bisschen... Mishida vielleicht der nächste Kandidat, bei dem es so ist. Aber interpretiere ich da vielleicht ein bisschen zu viel rein. Bei dem, was so ist. Der auch exciting auf einmal ist. Na, Mishida macht doch nichts anderes, als er je gemacht hat. Mishida war ja nie jemand, der nur am Boden rumgegrabbelt hat oder so. Mishida hat einfach diesen typischen Karate-Stil. Schnell rein, schnell raus. Und ist halt unheimlich schnell bei Konteraktionen und so. Und du hast halt bei ihm oft dieses ewige im Kreisrennen und Jabs und so verteilen. Ja. Es ist schwierig, gegen Mishida zu kämpfen. Einfach, weil das Risiko, das du eingehen musst, extrem hoch ist. Also wenn du dann nach vorne gehst, hast du halt mit Mishida einen der besten oder vielleicht den besten Karatekämpfer in der UFC gegen dich, der halt Konteraktionen setzen kann, die sonst keiner zeigen kann. Also offensichtlich sonst keiner zeigen kann. Das ist immer schwierig, solche Leute da anzugreifen, was das Excitement-Level angeht. Mit Mishida kann ich ganz gut leben. Also da sind andere Leute, die mir da mehr auf den Sack gingen zuletzt. Und Jake Shields war einer davon. Damien Maia könnte von mir aus auch noch ein bisschen wieder auf die Tube drücken. Aber bei dem weiß ich auch, dass er es kann. Er hat schon bewiesen. Ja. Entschuldigung? Nee, Damien Maia ist auch so ein Kandidat, da könnte mehr kommen. Ja, absolut. Der Rest der Card ist zu vernachlässigen. Tough Nations, wie es der Chris schon richtig gemacht hat, das muss man nicht gesehen haben. Es gab ein paar gute Aktionen, haben wir gerade besprochen. Performance of the Night, KJ Nunes und Ryan Jimmo, das kann man sich angucken, vor allem bei KJ Nunes dann diesen, ja, diesen Backstage-Brawl zwischen Sam Stout und dem Referee. Und Poirier gegen Khorasani sollte man sich definitiv angucken. Sollte man jetzt Interesse haben an den Top-Fightern an sich, guckt man sich auch den Main-Event an. Aber ja, man kann sich auch einfach nur das Ergebnis letzten Endes, also der Punktrichter angucken, und das reicht dann auch schon. Tim Kennedy hat sich in der ersten Runde die Hand gebrochen, muss man vielleicht auch noch sagen, wird also ein bisschen ausfallen. Das ist ein bisschen schade. Hat aber schon gesagt, er würde jetzt gerne auf den Sieger Munoz gegen Musashi treffen. Ja, also er hat auch nochmal unterstrichen, dass er diesen Kampf für einen ganz, ganz wichtigen und großen Kampf hält. Ja. Munoz Musashi, sagt er, it's a big fight. Und er würde gerne auf den Sieger treffen. Immer schön, okay. Unser Berlin-Main-Event. Ja. Also an dieser Stelle sei nochmal verraten, UFC-Karten bekommt ihr auf mmaradio.de. Naja, leckt mich am Arsch. So heißt, glaube ich, die Adresse, um direkt auch noch ein Freilos genau. für die Aber nächste Reds-Lotterie zu bekommen. Nichtsdestotrotz möchte ich bitte eigentlich nochmal kurz meine liebste Klolektüre seit in den letzten Tagen noch mal kurz vorstellen, wenn ich darf. Jetzt fang aber nicht wieder an mit deinem scheiß Farmhaus da, oder was das da war. Was für ein Farmhaus? Ja, was der Kuckuck da, dein Krempel. Nein, die UFC Fans App. Ach so, das ja, musst du mal was drüber erzählen, Junge. Ich hab nämlich leider Gottes so richtig, also ich habe mir die heute angeguckt. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Ja, sie wurde ja stark beworben. Und so richtig, richtig geil bin ich nicht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt ein paar interessante, fang mal du an, du hast dich schon ein bisschen mehr damit beschäftigt. Also was ich natürlich schade finde, das ist für mich eigentlich mit die wichtigste Funktion, das sind die upcoming Events. Da bekommt ihr nochmal richtig schön aufgedröselt, was es dort alles in den kommenden Monaten und Wochen zu sehen gibt in der UFC. Leider gibt es da noch nicht die vollständigen Cards, aber ich denke mal, alles wird dann nachgeholt. Und wo ich sehr überrascht war, denn Metro PCS, das ist ja die Firma, die diese App ein bisschen sponsort, die ist komplett lokalisiert, also komplett auf Deutsch. Da war ich ein bisschen überrascht und muss auch wirklich sagen, ich habe mir die ganzen, wenn ihr auf MyUFC zum Beispiel klickt auf der App, dann könnt ihr da den Metro PCS Fight oder Move of the Week euch angucken, das finde ich ganz nett. Dann gibt's da schöne kleine Videoclips. Das macht sich, finde ich, ganz gut. News könnt ihr euch reingeben. Ich habe mir zum Beispiel die komplette Geschichte Bisping gegen Tim Kennedy habe ich mir auf der News Application oder auf der News Sektion der App reingezogen. Da ist alles schön in ordentlichen Texten gut geschrieben, da niedergedröselt. Also das hat mir wirklich ganz gut gefallen. Ich war tatsächlich immer noch überrascht, dass es echt auf Deutsch ist. Und Moment mal, die Texte sind auch auf Deutsch? Alles auf Deutsch. Die Texte ist alles auf Deutsch. Die Reviews der Events, alles auf Deutsch. Das ist ja, sag ich mal, ein Service, der so ein bisschen überrascht. Ja, vor allem mir fehlt, also eine ordentliche deutsche Seite mit News und, wie du halt sagst, aufgedröselten Kampfergebnissen und so weiter und so fort, finde ich ja, könnte UFC.de noch ein bisschen besser sein, aber ich denke mal, die Texte werden von UFC.de ja kommen, jetzt hier. Vielleicht haben wir jetzt einen Arschtritt bekommen. Die UFC-Fan-App, die hat komplett deutsche Texte und was natürlich auch obligatorisch mit dabei ist, sind die ganzen Pound for Pound und ganzen Division Rankings. Die mag ich ja ganz gerne, weil ich gebe ja im Grunde genommen auch nichts auf die Rankings. Aber ich mag sie ganz gerne. Ich mag die Veränderung da. Deswegen haben wir sie auch natürlich nur wegen mir auf mmaradio.de. Dann gibt es natürlich die Octagon Girls. Ricky, wenn man mal auf dem Pod überhaupt nichts mehr zu tun hat, dann kann man da mal drauf switchen. Also ja, gut, ich twittere halt dann mit Carly Baker. Ja, das ist natürlich richtig. Da gibt es übrigens auch ein Update, also es liegt jetzt gerade an uns, beziehungsweise eigentlich an mir. Ich bin jetzt so weit vorgedrungen, dass ich mit Carly Bakers rechter Hand im Kontakt stehe, aber antworte gerade nicht. Okay. Und zwar einfach aus purem Desinteresse. Und dann denke ich mir so, ach, warum soll ich denn das jetzt machen, wenn ich jetzt mich da nicht so richtig drauf fokussieren kann, aber ich werde jetzt in den nächsten Tagen der guten Dame zurückschreiben. Immerhin hat sie uns ja auch angeschrieben und jetzt gesagt, ja, Leute, ihr könnt jetzt mal, wenn ihr wollt, mit Carly ein Interview führen. Was mich ja ganz mal interessieren würde, ist dieser In-Depth-Look von Carly Baker und wie es in Abu Dhabi war. Ja, das werden dann alles Fragen sein, die es von ihr zu beantworten gilt, wenn ich dann endlich mal aus dem Arsch komme. Muss man genau, wenn du endlich mal aus dem Arsch kommst. Aber kurz ab kann ich nochmal sagen, die UFC Fan App, natürlich kostenlos, muss man dann immer noch dazu sagen, mit schönen Videos, schönen Texten, da wo ich echt überrascht war, und natürlich den obligatorischen Upcoming Events, Results, Fantasy, ist ja nicht so interessant für uns, die ganzen Weightclasses, Rankings. Mir gefällt die App sehr gut, muss ich im Gegensatz zu dir jetzt wahrscheinlich ehrlich mal sagen. Ich habe ja bis jetzt nur die App, wie gesagt, heute Vormittag mal so ein bisschen durchgeklickt, ja. Und jetzt nebenbei, als du gerade geredet hast, ja, mich haut's einfach noch nicht so richtig weg. Ich muss vielleicht noch mal ein paar Tage da mit rumklickern und so, aber den richtigen Mehrwert sehe ich für mich aktuell noch nicht. Ich muss jetzt mal so im Alltag gucken. Wie aktuell sind sie? Was mit News? Also wie aktuell sind die News? Und ja, ich möchte noch kein endgültiges Urteil meinerseits hier präsentieren, aber mal angucken kann man sich die Sache definitiv. Und vor allem ist es meines Wissens nach die einzig wirklich gut aufbereitete deutsche UFC-App. Also da wüsste ich jetzt wirklich nichts, was man sonst konsumieren kann. Und von daher ist es auf jeden Fall schon mal ein Gewinn. Das muss man hier definitiv mal sagen. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Zeit. Ich habe zwar noch ein paar Themen, aber wir sind ja schon über eine Stunde wieder am Senden. Ja, ja. Die werden wir einfach mal verschieben. Ich gucke mal kurz, ob es noch irgendwas Besonderes gibt. Ich muss im Nachhinein von dieser Sendung dann kurz mit dem Chris noch was besprechen, denn vielleicht gibt es bald noch einen Ableger sozusagen von MMA Spin-off. Radio hier. Ja, mal gucken, muss ich mit dir noch besprechen. Vielleicht kann man noch ganz kurz erzählen, dass sich Roy Nelson im Kampf gegen Big Knock die Hand gebrochen hat. Oh. Also so sehr drauf gezimmert auf diesen Arm Big Knock, dass danach die Hand im Arsch war. Oh, das also ist nicht zweideutig zu verstehen an dieser Stelle. Dann gibt's ja immer wieder Spekulationen in letzter Zeit über diese DC-Hendo-Sache. Gibt's diesen Kampf jetzt oder nicht? Also von der UFC wurde da noch nicht bestätigt. Mhm. Ariel Helwani sagt aber, nee, der Kampf wird kommen, entweder bei 175 oder vielleicht sogar schon bei 173. Jetzt hat man endlich mal so einen kleinen Einblick bekommen, und zwar von Javier. Von Mr. Mendes, Mendes in dem Fall. Javier Mendes. Das ist so. Der Coach von Daniel Cormier, und er sagt, er geht davon aus, dass der Kampf bei 173 stattfinden wird. Aha. Und auch gegen Henderson dann stattfinden wird. Und er sagt, Leute, alle sagen, DC gewinnt diesen Kampf locker und leicht, aber ich möchte euch daran erinnern, dass vor nicht allzu langer Zeit, nämlich noch nicht mal vor einem Jahr, müsst ihr jetzt nachgucken, Dan Henderson sehr, sehr knapp gegen Rashad Evans verloren hat, der aktuell schon wieder als zumindestens mal legitimer Light Heavyweight Contender gehandelt wird. Also von daher, da hat der gute Mendes natürlich schon recht. Dass JDS denkt, dass Jose Aldo bester Pound-for-Pound-Fighter ist, interessiert mich jetzt gerade auch nicht. Was vor allen Dingen auch nicht stimmt. Das ist die Frage, aber wie gesagt, interessiert mich auch nicht, und es wurden noch ein paar Brasilianer entlassen, da können wir auch drüber hinwegsehen. Eins ist noch wichtig, hätten wir am Samstag eh angesprochen, aber wir wollen es jetzt ganz kurz noch mit in der Sendung erwähnen. Bobby Green hat sich verletzt, wird leider bei UFC 172 nicht dabei sein können. Für ihn springt gegen Jim Miller Yancy Menderos ein, der eigentlich auf Joe Ellenberger treffen sollte. Und Joe Ellenberger trifft jetzt auf Wagner Rocha. Hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass bei der 172er Card alle so ein bisschen oder die komplette Power, Drawing Power auf John Jones Schultern liegt? Ich hab schon stärkere, in der Breite aufgestelltere Cards gesehen. Also darfst du einfach nicht vergessen, bei jedem Event müssen sie Angst haben, dass der Main Event wegbricht, ja. Weil dann wird's enge. Also Davis gegen Johnson, da freue ich mich schon sehr drauf. Also Rumble Johnson endlich wieder in der UFC zu sehen, da habe ich Bock drauf. Und endlich mal in einer Gewichtsklasse, die zu ihm passt, das ist super. Rockhold gegen Boach. Ja, ich fand halt Rockhold in seinem letzten Kampf richtig stark, deswegen habe ich Bock drauf bei Boach. Ja, der ist eigentlich auch eine Maschine, also das könnte ein geiler Kampf werden. Wer ist der Rumble Johnson? Der ist großartig, das ist ein kaputter. Musst du dir mal im Internet ein paar Kämpfe angucken von dem, der ist super. Auf den habe ich Bock. Der macht dich. Also Phil Davis darf hier nicht den Fehler machen und denken, er muss hier eine Duftmarke setzen gegen Rumble Johnson. Der muss ja sehr konzentriert wrestlen, glaube ich, und sich auf keinen Schlagabtausch einlassen. Also das ist ein toller Co-Main-Event. Also da freue ich mich drauf. Dann hast du Jim Miller, der jetzt hier gegen diesen anderen Vogel da antritt. Gut, das weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Holloway gegen Philly. Auf den Kampf freue ich mich auch sehr. Ja, Philly endlich mal jetzt ohne Andre Philly, ohne Weltcut-Probleme zu sehen. Der ist ja das letzte Mal ganz kurzfristig eingesprungen, weil irgend so ein anderer verletzt war und so. Und jetzt hat er endlich ein richtiges Fightcamp und dann gleich auf einer Maincard. John Jones Maincard ist schon mal cool. Benavides gegen Tim Elliott wird interessant sein. Joseph Benavides nach der Niederlage zurückkommt. Ist der Main Event von den Fox Sports One Prelims. Dana White hat das ja nochmal herausgestellt. Ganz klar. Für ihn gibt es zwei Main Events. Deswegen auch Nurmagomedov gegen Dos Anjos nur in Anführungsstrichen bei den Prelims. Weil er sagt, wir behandeln die Prelims wie eine eigenständige Card, die natürlich auch einen guten Main Event braucht. Ja. Deswegen auch Benavides gegen Elliott, weil man könnte mit Sicherheit auch sagen, ja, eigentlich müsste so ein Kampf doch auf der Maincard sein. Nein, das ist der Main Event der Prelims. Gomi gegen Velaflag, ja. Ja. Bette Correa gegen Jessamyn Duke, da habe ich Bock drauf, der muss gut werden, der Kampf. Joe Ellenberger finde ich halt wegen seiner Geschichte, du erinnerst dich, das war der so schwer krank ist, der Bruder von dem anderen Ellenberger, der jetzt sein UFC-Debüt gibt, deswegen finde ich den interessant. Und natürlich Danny Castillo gegen Charlie Brenneman, das ist auch ein toller Fight Pass-Kampf, also da kann man sich die Fight Pass Prelims auch mal wieder reinziehen. Und Chris Beal gegen Patrick Williams. Chris Beal war bei Ultimate Fighter mit dabei, erinnere ich mich. Und ich dachte eigentlich, sie hätten den nicht mit in den UFC-Roster übernommen, weil er hatte keinen Kampf beim Finale, wenn ich mich richtig erinnere. Und hatte aber der hatte nur einen Kampf. Nee, er hatte zwei Kämpfe. Einmal den Kampf, um ins Haus zu kommen und dann sein erster Kampf im Haus, der ging dann verloren. Aber er war verletzt in diesem Kampf. Er hat sich irgendwie an der Faust verletzt und das ist ein unheimlich harter Boxer, also der wirklich ordentlich austeilen kann. Und auf den hätte ich auch mal Lust dann jetzt. Ja, das ist auch okay. Also, ja, es ist, glaube ich, so in der Tiefe sind die Cards nicht mehr ganz so geil, das stimmt schon, aber prinzipiell, also da ist genug dabei für mich, um wieder dieses altbewährte Main-Event der Pay-Per-View-Feeling zu bekommen. Ja. Das ist bei mir da schon vorhanden, ja. Und wir werden dafür sorgen am Samstag, dass es euch ähnlich gehen wird und ihr dann ab um 1 Uhr die Early Prelims, die Fight Pass Prelims, wie auch immer man es nennen möchte, die werdet ihr euch dann unbedingt angucken wollen. Dafür sorgen wir. Das ist unser Job. 21:30 Uhr, Chris, geht's los? Ja. Bei dir ohne Alkohol? Ja. Klar. Bei mir, mal gucken. Das war's eigentlich soweit. Sonst haben wir nichts. Und ich schlage vor, das jetzt hier nicht endlos hinzuziehen. Richtig. Und beende einfach diese Ausgabe, wenn ich das Outro finde, mit einem gepflegten Tschüssi. Was sagst du in solchen Fällen? Horridö. Horridö, ja, klar. Radio.